Nach dem Vorbilde des päpstlichen Stuhles haben auch bischöfliche und klösterliche Kirchen seit den ältesten Zeiten Vorsorge für die Aufbewahrung ihrer Urkundenbestände getroffen. Dass es überall in den geistlichen Anstalten so war, beweisen am besten die uns erhaltenen Originale, die in Deutschland wie in Frankreich und Italien vielfach bis in die Zeit der Gründung der betreffenden Stiftungen selbst zurückreichen. Die weltlichen Fürsten haben dagegen, wie uns die historische Forschung belehrt, unverständlicherweise nicht im geringsten ernstliche Schritte unternommen, die Erhaltung ihrer Urkunden und Akten sicherzustellen. Die weltlichen Herrscher Italiens und Deutschlands haben zu ihrem eigenen Schaden eine gleiche Sorgfalt für die Aufbewahrung ihrer Urkunden und Akten lange Jahrhunderte durchaus vermissen lassen. Erst in der Karolingerzeit hören wir von einem Archiv, wenn auch an ein wirklich geordnetes Archivwesen noch nicht gedacht werden kann. Siehe Breslau, Seite 161. Die Historiker glauben, auch eine Erklärung für diese auffällige Erscheinung gefunden zu haben. Sie schieben die Schuld für die Nichtexistenz von Archiven deutscher Könige und Kaiser darauf, dass infolge mangels einer festen Residenz der Fürsten die Archivalien mit den Kanzleien auf den Reisen und Kriegszügen mitwanderten und auf diese Weise der Verschleppung und Vernichtung anheimfielen. Dies sei der Grund, weshalb unter den Ottonen und Saliern jede Spur eines Reichsarchivs verschwinde. Man kann erst vom Jahre 1422 in Wirklichkeit von einem ständigen Reichsarchiv reden. Siehe Breslau, Seite 169. Mögen alle diese Forschungsresultate auch höchlich befremden, die Geschichtswissenschaft sieht sich unter dem Drucke ihrer methodischen Grundsätze genötigt, sie als historische Tatsachen anzunehmen. Nun ist zwar der Mangel der Register und Archive weltlicher Herrscher ohne Frage eine Tatsache, aber einfach und allein eine Tatsache der schriftlichen Überlieferung, das heißt eine literarische Tatsache. Ob die literarische Tatsache aber auch ein realhistorisches Faktum sei, ist noch eine offene Frage, deren Beantwortung von dem Ergebnis einer Appellation an die Vernunft abhängt. Ich möchte doch glauben, dass auch den heutigen Geschichtsforschern das Vernunftgewissen etwas schlägt, wenn sie die besprochenen literarischen Mängel als historische Tatsachen proklamieren. Der Historiker hält zwar Beschwichtigungsgründe bereit, deren schwerwiegendster ihn auch in diesem Falle wieder der Hinweis auf die Massenhaftigkeit und Allgemeinheit der Erscheinung dünkt, aber er muss selbst zugeben, dass das Versäumnis der weltlichen Fürsten in Hinsicht auf die Registerführung und Archive schwer zu verstehen sei. Um die Psychologie der mittelalterlichen Fürsten wäre es allerdings wunderlich bestellt gewesen, wenn der Befund der schriftlichen Überlieferung als historische Tatsächlichkeit angesehen werden müsste. Wir könnten nicht umhin, diese Herrscher für reine Toren zu erklären. Die allgemeine Erfahrung lehrt, dass der Mensch durch Schaden klug wird. Aber wenn es wahr und wirklich sein sollte, dass fast durch alle Jahrhunderte des Mittelalters Könige und Kaiser keine Register haben führen und keine Archive haben anlegen lassen, dann ständen wir vor dem außerordentlichen Faktum, dass ganze Generationen einer bestimmten Klasse Menschen durch überaus hohen und anhaltenden Schaden nicht um einen Deut klüger geworden seien. Denn über den gewaltigen, mannigfachen Vorteil der päpstlichen Registerführung und Archive kann kein Zweifel bestehen, aber auch andererseits ebenso wenig über die auf allen Gebieten Verwaltung, Rechtspflege usw. sich empfindlich bemerkbar machenden Nachteile des Mangels dieser Einrichtung im Bereich der weltlichen Kanzleien. Man stelle sich doch einmal das Ding in der Praxis vor. Es galt beispielsweise, frühere veräußerte oder verpfändete Reichseinkünfte zurückzugewinnen. Da war es doch nötig, überhaupt aktenmäßige Kenntnisse nach dem Tatbestande zu besitzen. Dann vergegenwärtige man sich, dass nach der Überlieferung die beiden höchsten Gewalten, Kaisertum und Papsttum, wie zwei Heere ständig im Kampfe miteinander lagen, immer darauf bedacht, ein neues Mittel zur Schwächung des Gegners ausfindig zu machen. Sollte da das Kaisertum gleichgültig und rückständig geblieben sein, und zwar jahrhundertelang, wenn es am eigenen Leibe merken musste, dass der Gegner im Kampfe eine neue gefährliche Waffe handhabte? Bei allen wichtigen Verhandlungen und Verträgen zwischen Kaiser und Papst, bei allen Streitfragen zwischen Kirche und Reich, tritt immer dann ein Übergewicht der Kirche in voller Schärfe hervor, wenn, wie zum Beispiel bei dem Vertrage von Anagni im Jahre 1176 zwischen Friedrich dem I. und dem Papst Alexander dem III., die Kurie sich auf die kanonischen Sammlungen berief und die herbeigeholten Privilegien der Kaiser auf den Tisch legte, um ihre Ansprüche zu erhärten. Die römische Kurie und alle geistlichen Anstalten legten Register bzw. Archive an, um ihre Ansprüche den weltlichen Gewalten gegenüber im Großen und Kleinen zu rechtfertigen. Und die Kaiser und Könige sollten diesen Hieb nicht pariert haben? Sollte es wirklich dem Kanzleipersonal der weltlichen Herrscher, das doch ausnahmslos aus dem geistlichen Lager kam und wohl vertraut mit Registerführung und Archivwesen, die Vorteile dieser Einrichtungen kannte, nicht in den Sinn gekommen oder nicht gelungen sein, ihre königlichen und kaiserlichen Herren von der Notwendigkeit und Wichtigkeit solcher Dinge zu überzeugen? Und wenn gesagt wird, der Mangel einer festen Residenz der Fürsten hätte verschuldet, dass die Archivalien auf den Reisen und Kriegszügen verschleppt und vernichtet seien, so wirkt ein solcher Erklärungsversuch lächerlich, denn es versteht sich von selbst, dass die weltlichen Herrscher einen so wichtigen Schatz wie ein Archiv nicht auf Reisen und Kriegszügen mitschleppten, sondern ebenso wie sie für sichere Verwahrung von Gold und Silber Sorge trugen, bedacht waren, auch die aufgesammelten Akten an einem festen und sicheren Platze unterzubringen. Die Päpste verfuhren klüger. Als Clemens V. nach Avignon übersiedelte, nahm er die Register seiner Vorgänger mit sich, während er die meisten anderen Archivalien der römischen Kirche nach dem festen Assisi schaffen ließ. Neues Archiv 10, Seite 573.